Julie Delpy ist uns als Schauspielerin bekannt, spätestens seit Volker Schlöndorffs Verfilmung von Max Frischs Roman Homo Faber. Inzwischen hat sie auch die Seiten gewechselt auf den Regiestuhl. Ihr erster Film als Regisseurin hieß Two Days in Paris. Der zweite kommt jetzt in die deutschen Kinos und für den stand sie sowohl vor als auch hinter der Kamera. Die Gräfin erzählt die wahre Geschichte einer Frau aus dem 17. Jahrhundert. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann hat die Gräfin schon gesehen. Worum geht's? Also es geht um diese Legende dieser Blutgräfin, wie sie genannt wird, Erzsébet Báthory. Das ist war eine sehr, sehr mächtige Frau, reicher als der ungarische König damals. Und die Legende geht, dass sie Jungfrauen getötet haben soll, um in deren Blut zu baden und sich so ewiger Schönheit und auch ewiger Jugend zu versichern. Das ist die Legende. Es ist aber eine Legende, die von Männern gestrickt wurde. Und Julie Delpy hinterfragt das dann auch und interessiert sich jetzt weniger für die blutigen oder die Horror Aspekte dieser Geschichte, sondern eher für die psychologischen und erzählt es als eine große tragische Liebesgeschichte auch. Also kein Horrorpotenzial, mehrere Dutzend junger Mädchen werden umgebracht und man sieht es auch gar nicht. Man sieht schon einiges. Es ist jetzt kein Film, der nichts zeigt. Sie hat jetzt auch nicht versucht, die Geschichte so weit umzudichten, dass kein Blut mehr fließt. Da guckt man dann auch schon mal nicht immer gerne hin. Aber sie versucht es irgendwo zu erklären. Sie versucht zu erklären, dass es eine Frau, die sich verliebt hat in einen jungen Grafen, der von Daniel Brühl gespielt wird. Und diese Liebe wurde nicht erwidert. Daraufhin fühlt sie sich zu alt. Also es versucht in irgendeiner Form das zu erklären, wie man aus Leidenschaft blind werden kann. Und findet eine ganz schlüssige Erklärung eigentlich dafür, warum dann so viele zu Tode gekommen sind unter ihrer Herrschaft. Das klingt so ein bisschen nach Feminismus verlagert ins 17. Jahrhundert. Ich glaube, das ist es nicht. Julie Delpy selbst spielt die Hauptrolle. Es ist keine sympathische Figur. Sie versucht in keinster Weise, diese Gräfin zu entschuldigen. Sie versucht, sie nur komplex darzustellen und hat das eher mit kammerspielartigen Methoden gemacht, als dass sie jetzt versucht, große Schlachten zu machen. Es gibt einen Parallelfilm von Jura Jakubisko, eine slowakisch-tschechisch-britische Koproduktion mit 20 Millionen Dollar, der genau das Gegenteil macht, wo das Blut nur so fließt. Diese beiden Filme sind innerhalb von einem Jahr in die Kinos gekommen und dass Báthory es nie in die deutschen Kinos geschafft hat. Aber da sieht man, dass man dieses Thema auch ganz anders inszenieren kann. Und ich finde den Ansatz von Julie Delpy besser und auch letztendlich schlüssiger. Julie Delpy hat in Interviews gesagt, diese Doppelrolle als Regisseurin und Hauptdarstellerin hätte sie einigermaßen überfordert. Ich glaube, sie hat sogar noch die Musik gemacht, ne, für den Film. Sie hat auch die Musik gemacht, ja. Wie kriegt man das alles hin, so? Na, sie ist so ein bisschen, sie hat schon sowas Multi, sie kann sich nicht so richtig für eine Sache entscheiden. Sie will ganz, ganz viel. Das gibt sie auch zu. Ich habe sie selbst auch interviewt. Sie gibt das auch lachend zu und sagt, ich habe wohl Aufmerksamkeitsdefizit, ADD, was so ein bisschen selbstironisch halt auch ist. Aber sie ist ja eine Weile auch nur mit Musik getingelt und hat eine Weile auch gar keine Filme mehr gemacht. Also ich glaube, eine Rolle allein reicht ihr nicht. Sie ist mit jungen Jahren aus Frankreich weg, wo sie schon ein Star war, hat dann eben mit Agnieszka Holland und Volker Schlöndorff gedreht. Und mal schauen, was Julie Delpy noch alles macht. Sie hat ja auch das Drehbuch zu diesem Film auch noch geschrieben. Einen Hauptdarsteller, einen weiteren haben Sie schon erwähnt, Daniel Brühl als Ihren jungen Liebhaber. William Hurt spielt den Vater. Können die beiden standhalten? Auf jeden Fall. Also William Hurt ist natürlich eine Institution für sich. Es macht immer Spaß, den zu sehen. Daniel Brühl bleibt vielleicht im Vergleich zu anderen Rollen, die er schon gespielt hat, ein bisschen blass. Aber das liegt nicht daran, dass er schlechter spielt. Das ist einfach ein bisschen blässliche Figur, die er da zu spielen hat. Das ist auch wieder eine Kunst, mit Absicht jemanden blass zu spielen. Also ich war keinesfalls von ihm enttäuscht. Die Gräfin von Julie Delpy. Auch im zweiten Film, der morgen in die Kinos kommt, geht es um die Liebe, allerdings um eine sehr gegenwärtige und die spielt in Irland und der Film heißt 32A. Das klingt irgendwie nach Konfektionsgröße. Das genau ist es. Es fängt eben damit an, dass drei Freundinnen, alle um die 13, 14, sich ganz stolz erzählen, welche BH-Größe sie haben. Keine kommt über 32A hinaus. Die eine, etwas pummelige von den dreien, hat noch gar kein BH und schwört auch nie im Leben, ein BH zu tragen. Das ist dann einer der Höhepunkte des Films, wenn sie sich dann auch mal einen kauft. Und es ist ein Film, der 1979 in Dublin spielt. Die gehen alle auf so eine Klosterschule, aber der auf eine ganz subtile Art und Weise einfach von Pubertät erzählt und jetzt vielleicht auch nicht so spektakulär. Es geht eher so um erste Küsse, um die Jungs, um den Herzensbrecher, der 16 ist und schon Auto fährt und den diese 14-jährige Hauptfigur, die Maeve, dann zum ersten Mal küssen wird. Und es ist wirklich von der Frau auch inszeniert, Marion Quinn, und auf eine sehr subtile und sehr, sehr schöne Art. Also ich habe das unglaublich gerne gesehen, weil das unglaublich glaubhaft ist. Ganz egal, wann er spielt, ob der nur 79 oder 99 spielt oder 2009 spielt, letztendlich auch keine große Rolle. Der Film hat 2008 auf der Berlinale einen Preis bekommen, also ist tatsächlich preiswert und sehenswert. Auf jeden Fall. Und er war hier auf der Berlinale in der Generation 14 plus. Aber wie gesagt, es ist keiner dieser Filme, die nur für Jugendliche geeignet sind. Ich glaube, wir erinnern uns alle an diese Zeit. Und insofern macht dieser Film auch wirklich Spaß. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann über die beiden Streifen, die morgen in die Kinos kommen. Die Gräfin von und mit Julie Delpy und 32a. Herzlichen Dank.